Weltenkrieg, Episode 1, Folge 1, erste Minute. Gesprochen und geschrieben von Marvin Heidenstedt, a.reuk.de. 2342. Der erste groß angelegte Aufbruch in die Galaxie, in unsere Galaxie begann. Ein Schiff der Rekrutarklasse, die UPB-1, und fünf Schiffe der Forsyth-Klasse, die A4 bis A9, machten sich auf den Weg in die unendlichen Weiten der Galaxie. Der junge Forscher Arsais Marek ist auf der UPB-1 stationiert, um dort bei den Untersuchungen und Experimenten zu helfen. Professor Ekarek, sein Vorgesetzter, kalibrierte momentan mit ihm die Quantenkammern, die die lange Reise von 2 Jahren überbrücken sollten. Dabei werden die Insassen in der Zeit eingefroren, sodass eine optimale Konservierung der humanen Körper gewährleistet wird. Arsais Marek starrte unglaubwürdig auf das Terminal, das an der Tür zum Quantenkammercluster hing. Er machte einen ernsten Gesichtsausdruck. Oh Mann, jetzt muss ich doch die ganzen 300 Quantenkammern einzeln überprüfen. Nur wegen dieser blöden Störung im Lastenknoten. Er schlug auf das holographische Display, sodass der Energiestrom zu sehen war, während er das Wort Fuck mit einer nicht unüberhörbaren Lautstärke aussprach. Er bleichte ein wenig, als er Professor Ekarek anlaufen sah. Professor Ekarek sprach mit angespannter Stimme. »Was erlauben Sie sich, mit solch unflätigen Worten in der Gegend herumzuschreien?« »Professor Ekarek, es tut mir leid, aber der Lastenknoten ist defekt. Jetzt muss ich alle 300 Quantenkammern auf Schienen überprüfen.« »Aber dies ist noch lange kein Grund, solche unprofessionellen Äußerungen von sich zu geben.« »Es tut mir leid, Herr Professor. Ich werde versuchen, mich zu bessern.« »Oh, das glaube ich besonders, nachdem Sie sich jetzt eine Auszeit gönnen werden.« Wissen Sie, nach 30 Stunden Arbeit wäre ich auch so reizbar wie Sie. Aber das Schiff muss doch noch rechtzeitig überprüft und verbessert werden. Papalapap, das hat Zeit. Ich werde nicht wegen eines solchen lächerlichen Termines zusehen, wie mein Unterstellten sich zu Tode plagen. Außerdem sind Sie ausgeschlafen sowieso viel leistungsfähiger. Deshalb schlafen Sie jetzt erstmal eine Runde. Danke, Professor. Gute Nacht. Gute Nacht. Als Arsais Marek sein Quartier gefunden hatte, die Tür in der Wand verschwand und er zum ersten Mal eingetreten war, erfüllte ihn ein Gefühl der Euphorie. Er freute sich, als einer der ersten Menschen das Sonnensystem zu verlassen, in die Unbekannte zu fliegen, die große Fragen der Menschheit zu beantworten. All das ging ihm durch den Kopf und er merkte, wie sich eine Mischung aus Schlafmangel und Tatendrang in seinem Geist breit machte. Er schaute sich in seinem Quartier um. Sein Quartier, das er noch vor wenigen Monaten auf der Erde zusammengestellt hatte. Es war die Standardeinrichtung. Ein Bett direkt neben dem Panoramafenster, das sich über die gesamte Länge des Raumes erstreckte. Ein Tisch mit 3 Stühlen, so angeordnet, dass niemand auf der Fensterseite saß. Und ein MTUG. Arsais Marek hat sich zusätzlich zur Standardausrüstung ein Bücherregal und Sessel geordert. Der Sessel stand ca. 2 Meter von dem Panoramafenster entfernt und das Bücherregal stand an der Wand, direkt hinter dem Sessel. Der MTUG wurde umgangssprachlich als Replikator bezeichnet. Replikator wurde am Anfang nur von Forschern und IT-Spezialisten gesagt. Aufgrund einer uralten Serie, aber lassen wir das. Im Grunde hieß MTUG aber Materientransporter und Generator, womit auch schon sein Zweck offenbart wurde. Arsais Marek legte sich allerdings nun in sein Bett und schlief kurz darauf ein. Die Ouvertüre 1812 von Tschaikowski ertönte im Raum. Während Arsais langsam aufwachte, merkte er, dass das Frühstück auf dem Tisch stand, das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schiffs-KI dort generiert hat. Er nahm sein Frühstück zu sich, mit Blick auf den vom Menschen besiedelten Mars. Bei einer einmaligen Atmosphäre. Direkt danach ging er den ganz normalen Morgenritual nach und meldete sich per implantierten Computer bei Professor Ekarek. Guten Morgen, Professor. Ich bin ausgeschlafen und einsatzbereit. Ah, Herr Marek, schön von Ihnen zu hören. Um nicht um den Brei zu reden, ich habe eine Aufgabe für Sie. Gehen Sie in mein Haus auf der Erde und bringen Sie mir die Festplatte, die in meinem NAS eingebaut ist. Ich übermittle Ihnen die Zugangscodes, die Sie eingeben müssen, damit sich die Festplatte nicht selbst zerstört. Sie müssen begreifen, dass dies absolut wichtig für unsere Mission ist. Auf der Festplatte sind Daten und Baupläne sowie Anweisungen, die wir im Falle einer außerplanmäßigen Situation anwenden müssen. Nach einigen Sekunden legte der Professor nach. Ich übermittle Ihnen jetzt die Zugangscodes, auch für meine Wohnung. Arceus sah, wie der Download der Zugangscodes auf seinen implantierten Computer begann. 360 GB war die Datei groß. Die Dateigröße ließ darauf schließen, dass es sich um eine sehr, sehr gute Verschlüsselung handelte, die selbst in den nächsten 90 Jahren noch sicher sein würde. Arceus stellte sich vor den MTOG. Computer, beam mich zu Professor Elkariks Haus auf der Erde. Der MTOG sendete ein rotes Gitternetz aus, um die Person zu erfassen und den Materiestrom zu kalibrieren. Die Scanner des MTOGs wurden geladen und kurz darauf machte sich Arceus auf den Weg zur Erde als Materiestrom. Kurz darauf materialisierte er sich wieder in Professor Elkariks Haus. Das Haus war schlicht eingerichtet und besaß eine angenehme Größe. Arceus bediente sich dem Hausplan, den er von der Haus-KI zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Er suchte den Weg und machte sich auf. Als er in das Zimmer kam, in dem das NAS sein sollte, bekam er große Augen. Das Zimmer war ein mit Technik vollgestopftes Labor, das mit einem industriellen MTOG ausgestattet war. Er lief verwundert und erstaunt durch das Labor, während er Technologien sah, die für ihn unvorstellbar waren. Als er bei dem NAS ankam und erstaunt den Speicherkristall der Größe 10 cm hoch 3 entnahm, der um die 1 Jotabyte speichern konnte, kontaktierte ihn Professor Elkarik. Herr Marek, bitte bringen Sie neben der Festplatte den Koffer, der neben der Tür liegt, mit. Okay, Professor, antwortete Arceus. Arceus nahm den Koffer auf dem Weg zurück mit und teleportierte sich wieder auf die UPB-1. Dort wartete schon Professor Elkarik ungeduldig auf seinen Koffer und die Festplatte, die er kurz darauf entgegennahm und verschwand. Arceus blieb perplex zurück und machte sich kurz darauf auf, um die letzten Reparaturen und Prüfungen zu erledigen. Der Tag der Abreise in die Ferne kam immer schneller auf ihn zu. Teil 2: Gedämpfte Freude. Die großen Halteklammern lösten sich. Die UPB-1 machte sich zur Jungfernfahrt bereit, eine Jungfernfahrt zum äußersten besiedelten Planeten, dem Pluto. Die Vereinigte Föderation der Erde, kurz VFE, hat vor geraumer Zeit beschlossen, Pluto, der Zwergplanet, der die Menschheit so lange fasziniert hat, als Startpunkt einer neuen Ära der Forschung zu benutzen. 35 Jahre nach Beschluss setzte der erste Mensch einen Fuß auf Pluto. Kurz darauf folgten Forschungseinheiten, Sensoren, Teleskope, eine Abschussvorrichtung in Form einer Raumstation. Pluto wurde zum wichtigsten Standort der Weltraumforschung. Von dort aus sollte auch die UPB-1 und die A4 bis A9 in die gigantischen Größen des Weltraumes fliegen. Die UPB-1 verließ die Raumstation. Professor Elkarik und Arceus Marek haben die letzten Probleme gelöst und den Graphenprozessor mit 128x800 GHz gegen 8 Logikkristalle der je 30-fachen Leistung ausgewechselt. Nun wurde die Lage angespannter. Die 4 Fusionsreaktoren gingen auf Betriebsleistung. Die Warp-Generatoren schrien einen ohrenbetäubenden Lärm aus. Die UPB-1 beschleunigte, während sich die Massedämpfer kalibrierten und aufluden. Als die UPB-1 2% der Lichtgeschwindigkeit erreichte, wurden die Warp-Generatoren ausgelöst. Eine Druckwelle schoss durch das Schiff und stahl Arceus kurzfristig den Atem. Professor, was war das? Arceus, kommen Sie mit! Wir müssen sofort in den Maschinenraum! Der Maschinenraum war nicht weit entfernt und so kamen sie auch schnell dort an. Es sah nicht gerade gut aus. Menschen rannten umher. Scheinbar kopflos, doch es war alles einstudiert. 3 Jahre intensive Ausbildung. Der Professor und Arceus stürmten zu einer Konsole, auf der bereits eine Warnmeldung zu sehen war. Das vor sich hin blinkende Warnsymbol, auf dem rot-weiß abwechselnd Massedämpfer 2H1 und 2H2 defekt zu lesen war, ließ die beiden Forscher vor Angst erstarren. Professor Elkarik schrie mit Todesängsten: Schnell, wir müssen nach hinten! Sie rannten von der Todesangst gepeitscht los, um die Zweimassedämpfer im Heck der zweiten Etage zu erreichen. Dort angekommen sahen die beiden das Ausmaß der Zerstörung. Ein Lastentransporter ist gegen die Hauptzuleitung der beiden Massedämpfer gestoßen und hat eine Sicherung ausgelöst. Professor Karik schrie: Computer, Sicherung 2HMD12, überbrücken! Der Computer ließ das Signal für Aktion bestätigt ertönen. Die Lage stabilisierte sich, als die zwei Massedämpfer wieder in Aktion traten. Doch die Notleitungen, die nur ein Drittel der Maximalkapazität im Vergleich zu den normalen Leitungen hatten, würden diese enorme Belastung nicht lange aushalten können. Arsais gab den Befehl, das Schiff zu stoppen. Was der Schiffscomputer jedoch nicht direkt ausführte, da er die Stoppsequenz berechnen musste, um die strukturell wichtigen Einheiten stabil zu halten, da die Massedämpfer nicht zu 100% auslastbar waren. Letztlich hielt das Schiff an, wobei ein entsetzliches Knarren des Schiffes zu hören war. Arsais und El-Karik standen da, hechelnd, gerade noch dem Tode entkommen. Sie sahen sich an, ein Schmunzeln huschte über El-Kariks Mund. Die UPB-1 befand sich nun in dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, 216 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Wird es Arsais Marik und Professor El-Karik gelingen, die Leitung zu reparieren? Das alles werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Das war Weltenkrieg, Folge 2. Gedämpfte Freude. Gesprochen und geschrieben von Marvin Heidenstedt. www.heidenstedt.org